dich, mein Freund, mir solche Botschaft zu senden. Woran hab ich es fehlen lassen? Ich bin zu minderen Witz, deinem wahrhaft heiligen Tun. Preise zu bieten, lass meine Liebe nicht die Pein erdulden. Wer kann so erfassen wie ihr mein Handeln, da ihr selbst mein Unrecht verstandet? Sind alle Arbeit ist getan, keine Stunde meines Wandels vergeudet. Schwachen Kräften schuf. Nun war mein Schiff mein Land, kann ich ein alter Mann das weite Meer mit Wehmut schauen, nicht mit Trauer. Nimm mein Haus als eine Warte, die mir Ruhe, die den Blick ins Weite bietet. Nichts wird dich stören, nur ein treuer Freund. Verschwendet nichts, nur kurze Zeit bleibt mir, dann ergeht der letzte Ruf. Mein Geist zu matt, der Kunst zu mein Leib der schweren Mühen satt, sie beide sollen fein von allen Städten früheren strebend, geduldig das Ende. Lass mich mein Sterbeplätzlein suchen, wie ein Tier im Wald. Wie sie mich schmerzt, was du Right.